Erste ein Lied von David. Saul schickt Männer zum Haus. Sie wollen David töten. Zweiter, mein Gott, hilf mir. Schütze mich vor meinen Feinden. Dritter, rette mich vor schlechten Leuten. Hilf mir gegen die Mörder. Vierter, sie warten auf mich. Starke Männer kommen. Ich habe nichts Böses getan. Fünfter, ich habe keine Schuld. Trotzdem greifen sie an. Wach auf und hilf mir. Sechster, Herr, du bist der Gott von Israel. Bestrafe die bösen Völker. Sei nicht gut zu Verrätern. Siebter, jeden Abend kommen sie zurück. Sie bellen wie Hunde. Sie laufen um die Stadt. Achter, sie sagen böse Worte. Ihre Worte sind wie Messer. Sie denken, niemand hört uns. Neunter, aber du, Herr, lachst über sie. Du lachst über alle Völker. Zehnter, du bist meine Kraft. Ich singe für dich. Gott ist mein sicherer Ort. Elfter, mein Gott ist gut zu mir. Er kommt zu mir. Er hilft mir gegen Feinde. Zwölfter, töte sie nicht sofort. Mein Volk soll das nicht vergessen. Du bist unser Schutz. Dreizehnter, sie sagen schlechte Dinge. Sie sind sehr stolz. Bestrafe sie für ihre Lügen. Vierzehnter, bestrafe sie in deinem Zorn. Gott regiert über Jakob. Er regiert die ganze Welt. Fünfzehnter, jeden Abend kommen sie zurück. Sie bellen wie Hunde. Sie laufen um die Stadt. Sechzehnter, sie suchen nach Essen. Wenn sie nichts finden, sind sie böse. Siebzehnter, ich singe von deiner Kraft. Jeden Morgen freue ich mich. Du hilfst mir in der Not. Achtzehnter, du bist meine Kraft. Ich singe Lieder für dich. Gott ist mein Schutz.